Zwei Freunde planen, auf eine Party zu gehen. Oder doch nicht? Ich will heute nicht mehr raus. Müssen wir wirklich zu Anjas Feier gehen? Ich bin hundemüde. Und draußen ist es immer noch schweinekalt. Aber ich habe Anja versprochen, dass ich ihr mit dem Essen helfe. Das ist ja saublöd. Komm, das wird lustig. Erik wollte auch kommen. Erik? Ich dachte, Erik und Anja sind sich spinnefeind, seitdem er was mit Clara hatte. Ja, als Anja davon gehört hat, war sie wirklich fuchsteufelswild. Nach 10 Jahren Beziehung fängt Erik etwas mit ihrer besten Freundin an. Und jetzt? Das mit Erik und Clara hat nur ein paar Wochen gedauert. Dann hat sich Erik bei Anja entschuldigt und sie sind wieder ein Paar. Und jetzt ist er lammfromm und macht alles, was Anja sagt. Marks beste Freundin hatte Geburtstag. Am Telefon erzählt sie von dem Tag. Okay, erzähl. Geburtstag hat man nur einmal im Jahr. Genau. Und so einen bestimmt nicht immer wieder. Also, ich komme in meine Wohnung und es ist dunkel und mucksmäuschenstill. Und plötzlich sehe ich da jemanden. Oh, oh. Die Person ist rabenschwarz gekleidet und definitiv nicht mein Mitbewohner. Und klar, ich bekomme sofort Angst. Araber? Aber dann geht das Licht an und meine Freunde rufen, alles Gute zum Geburtstag. Das ist ja affengeil. Affengeil? Das war hundsgemein. Ich hatte so einen Schock, dass ich jetzt mausetot sein könnte. Du siehst aber ganz mopsfidel aus. Ich fühle mich aber hundeelend. Ich habe zu viel Alkohol getrunken.